Hören Sie mal zwei. Übungen zum Hörverständnis von Claudia Hümmler-Hille und Eduard von Jan. Hubernummer 2.1500. Max Huber Verlag, Ismaning bei München. Lektion 1, Hörtext 1. Der große Blonde mit den schwarzen Schuhen. Gut, Herr Schön, vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Sie sind natürlich nicht der einzige Bewerber. Wir besprechen das jetzt und werden Sie in den nächsten Tagen anrufen. Die Telefonnummer haben wir ja. Ja, Frau Sonder? Jawohl. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Damen, mein Herr. Und noch einmal vielen Dank dafür, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben... Aber ja doch, auf Wiedersehen, Herr Schön. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schön. Tja, da sind wir uns ja wohl einig. Der Herr Schön, der kommt ja wohl kaum in Frage. Der macht seinem Namen ja nun wirklich keine Ehre. Der wirkt doch viel zu gemütlich. Ja, ich finde ihn zwar ganz nett, aber halt etwas langweilig. Außerdem ist er ein bisschen dick. Und die Beine, ich weiß nicht, die sind etwas kurz, oder? Zu kurz? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde ihn attraktiv und intelligent. Gut, er ist nicht besonders groß, aber bedenken Sie, die Durchschnittsgröße des deutschen Mannes... Aber wir wollen doch Bademoden fotografieren. Da sind die Beine schon wichtig, da hat Frau Sonder schon recht. Wie hieß doch gleich der hübsche Blonde am Anfang, der so nervös war? Der große Blonde mit den schwarzen Schuhen? Ja, der sieht interessant aus. Ach ja, hier, Hugo Blass. Ein sportlicher Typ, groß, schlank, blond, lange Beine. Also den kann ich mir gut in Badehose auf dem Surfbrett vorstellen. Na ja, zugegeben, er sieht gut aus. Sportlich, ja, und schön braun. Aber ist er nicht zu jung? Und er hat auch viel zu wenig Erfahrung als Model. Wenn der bei den Aufnahmen so nervös ist wie hier heute, da wirkt Herr Schön doch viel professioneller, ruhig, einfach angenehm. Wir wollen doch keinen Supermann. Damit kann sich doch der deutsche Durchschnittsmann nicht identifizieren. Sie immer mit Ihrem deutschen Durchschnittsmann. Das ist doch langweilig, das will doch keiner sehen. Da können wir ja gleich irgendeinen Dicken nehmen und die Aufnahmen dann am Wolfgang sehen. Nein, nein, nicht. Wenn wir Bademoden verkaufen, dann verkaufen wir auch Träume. In dieser Badehose wird aus einem kleinen, dicken, langweiligen, hässlichen, alten Durchschnittsmann der attraktive, große, schlanke, interessante Traummann, der jedes Frauenherz höher schlagen lässt. Ich fürchte, Ihre Ansichten über erfolgreiche Werbung sind hoffnungslos veraltet.